Es gibt hier offensichtlich bestimmte Tendenzen, die man vielleicht als Zensur werten könnte. Hallo zusammen und willkommen nach Smalltalkers, ich bin Leonie. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist der Streit zwischen Raik Anders und Shlomo Finkelstein, aka die vulgäre Analyse. Ich habe ganz viele Anfragen von euch, von unserer Community bekommen, wo ihr uns darum bittet, unser Video, unser Senf dazu abzugeben. Im Rahmen des Streits geht es um verschiedene Punkte. Das heißt, Ausgangspunkt war ja das erste Video von Raik zum Thema MeToo, zu der Hashtag-Kampagne. Es ist bereits schon sehr viel zu den Statistiken gesagt worden von vielen Akteuren, sowohl von Shlomo als auch von Raik, auf Antwort. Und auch andere, wie zum Beispiel Sally und andere Kanäle, haben sich ziemlich intensiv mit der Materie beschäftigt. Wir wollen vielleicht nur zwei, drei kurze Punkte noch zu den Fakten sagen, bevor wir dann vielleicht dann auch noch direkt zur Meinung kommen in Bezug auch auf bestimmte Tendenzen, die sich hier abzeichnen, die nicht nur die beiden Hauptakteure betreffen könnten. Genau, in der ersten Linie möchten wir die Diskussion über den Rechtsstatus der Vergewaltigung in der Ehe besprechen. In seinem ersten Video hat Raik Anders behauptet, dass es bis 1997 in Deutschland nicht rechtswidrig war. Shlomo hat in seiner ersten Antwort Raik Anders widersprochen, aber Raik Anders ist darauf nicht eingegangen. Wir haben das kurz recherchiert und wollen jetzt die Situation faktisch klären. Was war nämlich die Rechtssituation bis 1997? Laut Raik in seinem ersten Video zum Thema #MeToo war es so, dass vor der Reform des entsprechenden Paragraphen 1997 Vergewaltigung in der Ehe straffrei gewesen sei. Das ist nicht ganz richtig, denn auch vor der Reform des Paragraphen 177, das ist der Paragraph, der sich damit beschäftigt, war das auch so, dass die Vergewaltigung in der Ehe unter Paragraph 240 als Nötigung rechtlich begriffen worden ist. Nach unserer Recherche müssen wir feststellen, dass Shlomo doch in dieser Sache recht hatte. Und ich glaube, das hat sogar Raik Anders eingestanden. Deswegen hat er in seinem zweiten Video das gar nicht kommentiert, was eigentlich ziemlich merkwürdig war, für mich Ja, zum also unser Beispiel. Anliegen ist es, dass im Grunde genommen auf Antwort und Wiederantwort eigentlich nur alles sich um diese Statistik drehte, ausgehend von den Daten der PKS, und dass andere Themen nicht angesprochen worden sind, auf die Raik in seinem MeToo-Video eingegangen ist. Es geht dann auch um die Studie, den Auftrag der Europäischen Union, in der tatsächlich ermittelt werden soll, wie die Europäer oder was die Europäer zum Thema sexuelle Gewalt denken. Und diese Studie könnte als widersprüchlich angesehen werden. Und zwar zum einen wird dann auch gesagt, dass 27% der Befragten in der gesamten Europäischen Union davon ausgehen, dass sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung okay sei, wenn bestimmte Bedingungen sich ergeben oder bestimmte Ereignisse im Kontext. Man muss hierbei bedenken, Raik gibt das an, als sei es eine ausschließlich Befragtengruppe aus Deutschland, es bezieht sich auf die gesamte Europäische Union, und B, dass die Frage, die zu diesem Wert führt, im Widerspruch steht zur Wahrnehmung von sexueller Gewalt aus anderen Fragen bzw. aus anderen Kontexten der Studie. So zum Beispiel geben dann zum einen nur 1% der Deutschen in der Studie an, dass sie sexuelle Gewalt im Rahmen der Partnerschaft als problemlos erachten, während was sich nicht widerspiegelt im Ergebnis von 27% bei der anderen Fragestellung, die relativ missverständlich war und auch suggestiv. Ein weiteres Thema, das wir heute besprechen möchten und mir persönlich zum Beispiel wirklich sehr viele Sorgen macht, ist die angebliche Zensur auf YouTube. Weil wir sehen, dass die Kanäle von Shlomo, von der vulgären Analyse, ständig gelöscht werden. Auch die Videos von anderen YouTubern, die mit dem Thema Reich Anders vs. Shlomo sich beschäftigen, werden geblockt. Zum Beispiel Salis Video über diesen Streit wurde quasi geblockt, sogenannte so locked in private, was für mich ziemlich neu ist. Von dieser Funktion habe ich noch nie gehört. Wir sind auch uns nicht sicher, ob unser Video auf YouTube veröffentlicht wird und nicht gesperrt wird. Deswegen bitten wir euch, das Video zu mirroren. Dafür wären wir sehr dankbar. Und das macht mir richtig Sorgen. Ich will jetzt niemanden beschuldigen, aber die Situation ist mir absolut unklar und ich weiß nicht, wie es sich entwickeln wird. Es fiel auf, dass tatsächlich relativ schnell nicht nur die Kanäle von der vulgären Analyse gelöscht werden, sondern auch jetzt das Ganze immer schneller vonstatten geht. Das heißt, das Hochladen seiner Antwort auf Reichs Video war innerhalb von Minuten auch von YouTube gelöscht worden. Es betrifft im Grunde inzwischen auch Kanäle, die nicht einmal Bildmaterial der beiden Videos verwenden, so wie zum Beispiel im Falle von Sally, weil auch Videos, die sich eigentlich nur ziemlich neutral mit der Thematik beschäftigen und mit der Auseinandersetzung dieser beiden Protagonisten, also von Reich und Shlomo. Das bedeutet, es gibt hier eine Welle, die man vielleicht als Zensur werten kann. Hierbei gilt es aber auch, etwas das Ganze differenzierter zu betrachten, denn viele schießen sehr schnell auf Funk. Es ist so, dass mitunter auch andere Akteure von Funk sich anders verhalten haben bei Auseinandersetzungen, auch in diesem Falle mit Shlomo, zum Beispiel Mr. Wissen to Go, ging sogar auf ein Live-Gespräch mit Shlomo ein und auch Moritz Neumeier hat sich gegen eine Zensur auch explizit von der vulgären Analyse in einer seiner letzten Videos geäußert. Das heißt, es ist so, dass offensichtlich nach dieser Reaktion auf Reich Anders das Löschen der Videos von der vulgären Analyse etwas schneller vonstatten gehen. Für mich ist das die Fortsetzung der Demonetarisierungsaktion, die dieses Jahr auf YouTube gestartet hat. Und kann sein, dass es sozusagen Schritt 2 in der Richtung Zensur auf YouTube. Vielleicht liegt es daran, dass diese ganze MeToo-Thematik sehr sensibel betrachtet wird und alle Videos, die mehr oder weniger sich mit dem Thema beschäftigen, werden so sicherheitshalbweise für alle Fälle von YouTube einfach so gesperrt oder begrenzt. Unser Video über MeToo wurde auch nicht für alle Werbekunden verfügbar gemacht, aber zum Glück nicht gesperrt. Mal sehen, was mit diesem Video passiert. Es gibt hier offensichtlich bestimmte Tendenzen, die man vielleicht als Zensur werten könnte. Ja, aber was glaubt ihr? Wen habt ihr in dieser Diskussion konstruktiver gefunden? Reich Anders und seine Position? Denkt ihr, dass Shlomo ein bisschen über die Stränge geschlagen hat und er sich die Problematik auch mit den Löschen seiner Kanäle selbst eingebrockt hat? Genau, und wie findet ihr die Reaktion von YouTube auf diese ganze Thematik und seine Schritte? Schreibt es bitte in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert den Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen und danke und ciao! Danke und ciao!